Morning, good morning and another wonderful, happy good morning. Guten Morgen und einen weiteren wundervollen, fröhlichen guten Morgen. So I said I'm going to continue with the second part of verse 12. Ich sagte, dass ich mit dem zweiten Teil von Vers 12 weitermachen werde. Look, he's talking about the gospel containing wonderful mysteries that even the angels long to get a glimpse of. Er spricht davon, dass das Evangelium wunderbare Geheimnisse enthält, von denen sogar die Engel einen Blick erhaschen wollen. Do you know, if you really think about what the Bible's saying here, denk einmal darüber nach, was die Bibel hier sagt. That the angels who have been with God from the very beginning of creation, die Engel, die seit Anbeginn der Schöpfung bei Gott sind, they know God better than us human beings because they've been around him for longer. Kennen Gott besser als wir Menschen, weil sie schon länger um ihn herum sind. The word, when it says that they long to have a glimpse of, in the Greek, it means that they have a desire. Wenn es heißt, dass sie sich danach sehnen, einen Blick zu erhaschen, bedeutet das im Griechischen, dass sie ein Verlangen haben. So, how can be that the angels desire to see and understand something, but yet they can't see and understand it? Wie kann es sein, dass die Engel sich danach sehnen, etwas zu sehen und zu verstehen, es aber dennoch nicht sehen und verstehen können? I'll tell you something. Ich sage dir etwas. When I read this statement, wenn ich diesen Satz lese, immediately my heart goes to, of course, that beautiful statement of Romans. Denkt mein Herz natürlich sofort an die schöne Aussage aus dem Römerbrief. Where sin is great, grace is even greater. Wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch größer. You see, it's interesting that when it says the angels desire or they long to get a glimpse. Interessant ist, wenn es heißt, dass die Engel begehren oder sich danach sehnen, einen Blick zu erhaschen. The word desire in the Greek is written in the active voice and in the present tense. Steht das Wort sehnen im Griechischen im Aktiv und in der Gegenwartsform. So that means even today the angels don't fully grasp the depth of the gospel. Das bedeutet, dass die Engel auch heute noch nicht das ganze Ausmaß des Evangeliums erfassen. I want to take you on a little interesting and challenging journey here. Ich möchte dich hier auf eine interessante und herausfordernde Reise mitnehmen. What happened when Lucifer sinned? Was geschah, als Lucifer sündigte? And 1/3 of the angels rebelled with him. Und 1/3 der Engel mit ihm rebellierte? They were thrown out of heaven. They were removed from the presence of God. Sie wurden aus dem Himmel geworfen, sie wurden aus der Gegenwart Gottes entfernt. And that was final. Das war endgültig. Now what's waiting for them is the lake of fire. Jetzt wartet der Feuersee auf sie. What happened when man sinned? Was geschah, als der Mensch sündigte? Man was not put out of the presence of God, as many people teach. Der Mensch wurde nicht aus der Gegenwart Gottes vertrieben, wie viele Menschen dies lehren. When God put man out of the Garden of Eden, God did not remove man from his presence. Als Gott den Menschen aus dem Garten Eden verwies, hat er ihn nicht aus seiner Gegenwart verbannt. He removed man from access to the tree of life, so that he would not live forever in his sinful being. Er hat den Menschen den Zugang zum Baum des Lebens verwehrt, damit er nicht ewig in seinem sündigen Wesen leben würde. Right there in the Garden of Eden, Jesus already was seen. Genau dort im Garten Eden wurde Jesus bereits gesehen. When God killed an animal to clothe man, this is where the gospel was first preached. Als Gott ein Tier tötete, um den Menschen zu bekleiden, wurde hier zum ersten Mal das Evangelium gepredigt. See, and this is the mystery that the angels are trying to figure out, but they can't figure it fully out. Das ist das Geheimnis, das die Engel versuchen zu entschlüsseln, aber sie können es nicht ganz begreifen. Why? Warum? Because only a redeemed sinner can fully grasp the deep mystery of God. Weil nur ein erlöster Sünder das tiefe Geheimnis Gottes vollständig begreifen kann. Me, Reinhard, who turned into a sinner. Ich, Reinhard, der ich zum Sünder geworden bin. Through the sinful nature of Adam and then through my own choices to continue to sin. Durch die sündige Natur Adams und dann durch meine eigene Entscheidung weiter zu sündigen. Has not been punished for his sin. but has been redeemed, and Jesus was punished for my sin. Wurde nicht für meine Sünde bestraft, sondern ich wurde erlöst und Jesus wurde für meine Sünde bestraft. That's a mystery that the angels wonder about. Das ist ein Geheimnis, das den Engeln Rätsel aufgibt. My friend, I love the story of Jesus. Mein Freund, ich liebe die Geschichte von Jesus. When the prostitute has washed his feet with her tears and dried them with her hair. Als die Prostituierte seine Füße mit ihren Tränen gewaschen und sie mit ihrem Haar getrocknet hat. And then what happened? Was geschah danach? The Pharisee, the self-righteous guy, judged Jesus. Der Pharisäer, der selbstgerechte Mann, verurteilte Jesus. Do you remember what Jesus said? Erinnerst du dich, was Jesus sagte? He who has been forgiven much loves much. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. See, the angels that are with Jesus today in heaven, they have never been forgiven, so they can never fully understand the mystery of the gospel. Die Engel, die heute mit Jesus im Himmel sind, haben nie Vergebung erfahren und können daher das Geheimnis des Evangeliums nie ganz verstehen. You and me can understand it. Du und ich können es verstehen. This is why we have to do everything to reject condemnation. Deshalb müssen wir alles tun, um Verdammnis abzulehnen. It's a defiance of the mystery of the gospel to say, es ist eine Missachtung des Geheimnisses des Evangeliums zu sagen, that we are sinners saved by grace. Dass wir Sünder sind, die aus Gnade gerettet werden. No. Nein. The mystery of the gospel has turned a sinner like you and me were into a glorious saints today. Das Geheimnis des Evangeliums hat aus einem Sünder, wie du und ich es waren, heute herrliche Heilige gemacht. Been put into a position above the angels. Wir wurden in eine Position über den Engeln gestellt. The angels are here to serve us, the heirs of salvation. Die Engel sind hier, um uns, den Erben des Heils, zu dienen. So the angels look at you. Die Engel sehen uns also an. Look how we've sinned. Look how we've messed up. Look how we've been disobedient to God. Sehen, wie wir gesündigt haben. Sehen, wie wir es vermasselt haben. Sehen, wie ungehorsam wir Gott gegenüber waren. Jesus pays the price for all of the mess. Jesus zahlt den Preis für all das Chaos. And through what he did in the new covenant, he lifts us above the angels. Und durch das, was im neuen Bund getan hat, erhob uns über die Engel. And the angels shake their head and said, what a mystery. Die Engel schütteln ihre Köpfe und sagen, welch ein Geheimnis. What a mystery. Welch ein Geheimnis. May we never lose the wonder of our salvation. Mögen wir das Wunder unserer Errettung nie verlieren. It's so beautiful. Es ist so schön. See you tomorrow. Bis morgen.